Teala nicht unsere Zeit verlieren. Barakallahu fikum. Die Schwestern hören auch drüben, inshallah. Alas? Sie bereiten sich da schon vor. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد من الليم برودة بارك الله فيكم Viele Brüder in unserer Zeit haben das Problem, sie suchen etwas Neues. Sie sagen, wir haben den Vortrag schon gehört. Wir haben darüber viele Vorträge gehört. Und sie suchen etwas Neues. Im Islam gibt es nichts Neues. Wenn ich über Jannah spreche, dann werde ich immer die gleichen Ayat aus dem Koran erwähnen. Oder die gleichen Hadith. Es gibt keine neuen Hadith. Es gibt keine neuen Hadithe. Es ist immer das Gleiche. Barakallahu fikum. Ja? Es sind immer die gleichen Hadithe. Die Brüder, die nicht verstehen, sollten vielleicht damit sie nicht verstehen, und jemand übersetzen will, damit sie nicht die Aufmerksamkeit anderer Brüder auf sich ziehen. Ja? Die Brüder müssen sich konzentrieren auf den Vortrag, inshallah ta'ala. Ja? Und die Schwestern, ganz besonders. Ja? Es gibt im Islam nicht Neues, irgendwas Neues, dass ich sage, halas, jetzt erzähle ich einen Vortrag über Jannah und da erwähne ich Hadithe, die ihr nicht kennt. So etwas gibt es nicht. Jeder, der versucht hat, etwas Neues zu erzählen, etwas Neues zu erwähnen, was ist mit ihm passiert? Es sind die Irre gegangen. Das sind die suchen einen Kick, etwas Neues. Ich habe diese Vorträge 100 Mal gehört. Das ist das Problem. Du hast sie 100 Mal gehört, aber die haben dich nicht verändert. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir werden nichts Neues erzählen. Wir werden etwas erzählen, was jeder von euch gehört hat. Alle von euch kennen diesen Hadith. Dieser Hadith, wieso habe ich eigentlich diesen Hadith auserwählt, damit wir über ihn heute sprechen? Denn jeder von euch kennt. Dieser Hadith ist das Fundament in diesem Kapitel. Und der wichtigste Hadith in diesem Kapitel. Dieses Kapitel heißt das schöne Benehmen gegenüber seinem Ehepartner. Und damit ist hier die Frau gemeint. Wie benimmt man sich gegenüber seinem Ehepartner? Und dieser Ehepartner ist was? Damit ist hier Frau gemeint. Dieser Hadith ist der wichtigste Hadith in diesem Kapitel. Überliefert wird er von Imam al-Bukhari. Deswegen sage ich, jeder kennt ihn und jeder hat diesen Hadith oder diesen Vortrag gehört. Ja? Imam Tirmizi erwähnt ihn, Imam Muslim, Nesai und viele andere Muhaddithun, rahimahullah ta'ala, überliefern diesen Hadith mit einigen Ziyadat oder einigen Unterschieden in den Metten, also in dem Text selbst. Ja? Und wir werden inshallah ta'ala dafür den Kommentar, Scherh von Sahih al-Bukhari benutzen. Wer hat den Sahih al-Bukhari, wer hat ihn, also die Erläuterung dazu geschrieben, oder die berühmte Erläuterung ist die von Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Und von ihm werden wir uns inshallah ta'ala diesen Hadith anhören, wie er diesen Hadith in Fathul Bari, Sharh Sahihul Buhari, wie er ihn uns erklärt, inshallah ta'ala. Wie gesagt, dieser Hadith, den jeder von euch kennt, oder ganz besonders diesen Vortrag. Barakallahu fikum. Dieser Hadith, der Grund, wieso ihn der Prophet alaihi salatu wasalam ausgesprochen hat, ist folgender. Aisha radiallahu anha hat sich mit Fatima unterhalten und hat ein bisschen eingeben wollen, wie so Frauen halt sind. Sie hat gesagt, mir ging es bei meinem Vater besser als dir bei deinem Vater. Sie meint damit Abu Bakr. Also mir ging es bei meinem Vater Abu Bakr besser als dir bei deinem Vater, bei meinem Mann, der Prophet alaihi salatu wasalam. Ja? Wie? Mein Vater war reich und Mashallah und so und so. Und der Prophet kam rein und hat sich das gehört. Und sagte, uskut ja Aisha. Ja? Sei ruhig, Aisha. Wahrlich, ich bin für dich wie Abu Zara zu Umu Zara. Darauf sagte sie, ja Rasulullah, wer ist Abu Zara und Umu Zara? Erklär, also wer ist das? Ja? Und diese Aussage von Aisha, wer ist Abu Zara, ist Beweis, weil manche sagen, dieser Hadith ist von Aisha in dem Sinne, dass sie ihn erzählt. Aber das stimmt nicht. Sie wusste nicht die Geschichte von Abu Zara mit ein am Ende und nicht Zer, wie der Abu Zer al-Ghifari, der ist mit Z und R. Aber das ist Z, R und ein. Zera. Wie Zera, wie eine Masra, wie sagt man Zera? Also ein Esch? Getreide. Ein Getreidefeld oder ein Esch, ein Feld halt, wo man Getreide Esch verteilt. Nicht verteilt, sondern wo es wächst. Al-Muhim. Also diese Aussage vom Propheten ist Beweis, dass sie es nicht wusste, bis der Prophet mir die Geschichte nicht erzählt hat. Die sagt, ja Rasulullah, wer ist Umu Zer und Abu Zer? Erklär uns die Geschichte. Diesen Hadith kennt sie, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Darauf sagte der Prophet, und Aisha überliefert ihn. وقالت عائشة جلس إحدى عشر امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. Es waren 11 Frauen. Sie haben sich zusammengesetzt und haben sich versprochen, dass sie nichts über ihre Männer, geheim halten werden. Jeder einzelne von ihnen wird die volle Wahrheit über ihren Mann sagen. In diesem Hadith werden wir die verschiedenen Charakter oder Charakteristiken Ehemänner sehen. Manche werden sich angesprochen fühlen. Manche werden sich provoziert fühlen. Aber das ist auch gut so. Barakallahu fikum, das ist auch der Sinn. Das ist auch ein Beweis, dass du zuhörst. Weil wenn du nach dem Vortrag nichts erwähnen kannst von dem, was wir gesagt haben, du hast geschlafen oder du hast zu viel Fleisch vorhin gegessen. Es waren 11 Frauen. Die islamischen Gelehrten und Ibn Hajar hier erwähnt das Rahimahullah Ta'ala al-Asqalani. Nur eine Sache erwähne ich noch, bevor wir weiter mit dem Hadith machen. Wenn Imam al-Bukhari diesen Hadith in seinem Sahih erwähnt, das bedeutet, dieser Hadith ist hundertprozentig Sahih. Bei dieser Sache gibt es keine Diskussion. Ist er authentisch? Nein, hundertprozentig. Die Hadithe, die Imam al-Bukhari in seinem Sahih überliefern, sind alle Sahih. Halas. Aywa. Und ihr wisst ja, dass dieser Hadith Sahih ist. Weil ihr, Alhamdulillah, al-Muhim, es waren 11 Frauen, die in Jemen gelebt haben, wie die Mufassirun erwähnen, die islamischen Gelehrten, die haben in Jemen gelebt. Freundinnen. Wir treffen uns und jede erwähnt das, was sie über ihren Mann zu sagen hat. Ja? Barakallahu fikum. Qalat il-Ula. Die erste sagte, Zawji lahmun jamalin ghath ala ra'si jabal la sahlin fayurtaqa wa la samina. Mein Mann ist wie vergammeltes Kamelfleisch. Ja? Wie vergammeltes Kamelfleisch. Oder wie trockenes, altes, ausgetrocknetes Fleisch, was so trocken ist, dass man damit nicht viel anfangen kann. Aywa. Ala Ra'si Jabal. Ganz hoch am Berg. Auf auf der Spitze des Berges, wenn du vergammeltes, trocknetes Kamelfleisch und dieses Kamelfleisch, dieses getrocknete von alten Kamelen, ja, es ist dafür bekannt, dass es hat einen schlechten Geruch, ja, und man kann es nicht sehr, also nicht besonders nützlich. Ja. Aywa. Es ist hoch am Berg. La sehlin fayurtaqa. Ja. Bissalam. Yerhamukallah barakallah. Shawila saksanakum salam. La sehlin fayurtaqa. Wa la saminin fayuntaqal. Es ist nicht leicht. Ja. Es ist nicht leicht, dass man an ihn rankommt. Ja. Es ist nicht leicht, dass man an ihn rankommt, weil es ist so hoch am Berg. Erstens. Und zweitens, und es ist auch nicht Semin, also es ist nicht irgendwelches dickes Fleisch, also dass es fett ist und dass es mashallah nützlich ist. Fayuntakal, dass du dir dafür, wie sagt man das, Mühe geben sollst. Aywa, so ist er. Was bedeutet das? Sie wollte damit sagen, dass mein Mann ein sehr schlechter Mensch ist, sehr schlechtes Charakter hat. Er ist wie ein vergammeltes Fleisch. Es ist, sein Achlag ist unbeschreiblich schlecht. Aywa, das wollte sie damit als erstes sagen. Zweitens, ala rasi jebel, man kann, egal welche Art und Weise du mit ihm versuchst, egal wie du es versuchst, ihm näher zu kommen, es ist unmöglich. Er ist wie ein, wie sagt man das, er ist unzugänglich. Man kann nicht an ihn rankommen, eine schwere Person, eine Person, der man nicht, egal wie du es versuchst, unmöglich. Und zweitens, es ist schwer, dass du, wie gesagt, an ihn rankommst. Und es ist auch nicht wert. Auch wenn du an ihn rankommen würdest, du hast nichts von ihm. Er ist ein Mensch mit einem schlechten Charakter. Ein harter Mensch, ein La hawla wa la quwwata illa billah. Manche Schwestern werden sagen, Subhanallah, redet er über meinen Mann hier? Redet er über meinen Mann? Mein Mann ist so, er ist nutzlos. Ja? Er ist nichts Besonderes. Sein Achlag ist schlecht. Er ist ein schlechter Mensch. Ja? An ihn kannst du nicht rankommen. Er ist unzugänglich. Alas. Und wenn das auch ginge, ja? Du kletterst auf den Hornberg und findest das Fleisch, aber du willst es am Ende, sagst du, Alas. Ich lasse es lieber sein. La haula wa la quwwata illa billah. Qalat al-thaniya, die zweite Frau sagte, Zawji la abuthu khabara. Inni akhafu an la adhara. In adhkurhu, adhkur ujarahu wa bujarah. Die zweite sagt, Zawji la abuthu khabara. Mann, über meinen Mann will ich lieber nicht reden. Ich habe Angst. Wenn ich beginne, über seine schlechten Eigenschaften zu reden, dann werde ich nicht aufhören können. Ja? Wir haben nicht so viel Zeit. Meine Geschichte ist so lang über seine schlechten Eigenschaften, dass ich nicht aufhören könnte, über ihn zu reden. Er ist so und er ist so. Er ist so. Also diese schlechten Charakteristiken. In adhkurhu, adhkur ujarahu wa bujarah. Wenn ich ihn erwähnen sollte, ja, dann werde ich Ujarah wa Bujarah. Die islamischen Gelehrten also erwähnen hier, was sind Ujarah? Ujarah sind Beulen und Knoten am Rücken. Ja? Hässliche Knoten und Beulen am Rücken. Oder fette, Venen, Arterien, die angeschwollen sind. Und Bujarah, sagen sie, das sind Beulen am Bauch, am Bauchnabel. Ja? Das, was man hier sagen möchte, ist, entweder es handelt sich um irgendwelche körperlichen Krankheiten, ja? Oder es handelt sich um einen sehr, sehr schlechten Mensch. Ja? Sie wollte nicht so lange reden. Sie hatte nicht die Zeit, dass sie stundenlang, er macht das und er macht das und er macht das und er macht das. Manche islamische Gelehrten erwähnen, ist es erlaubt, einer Frau über ihren Mann zu sprechen? Ist es erlaubt, einer Frau über ihren Mann zu sprechen? Ja? Wenn niemand diesen Mann kennt, dann ist es ihr erlaubt, ihn zu erwähnen. Ja? Dass du kommst und sagst, mein Mann macht das und das und das und das. Keiner kennt ihn. Weil wenn wir ihn kennen würden, dann wäre das Gibe. Das wäre dann, wie sagt man, das üble Nachrede und Lästern. Und das ist, gehört zu den größten Sünden. Aber wir kennen ihn nicht. Aber sie erwähnt uns seine schlechten Eigenschaften, damit wir uns als Ibra, dass wir sagen, la haula wa la quwwata, gibt es wirklich solche Männer? Aber ich kann mir vorstellen, dass es solche Männer gibt. Wenn ihn seine Frau erwähnen sollte irgendwo, wallahi, dann nur im negativen Sinne. Es gibt solche Männer. Er ist so ein guter Ehemann, dass seine Frau, wenn sie ihn erwähnt, dann erwähnt sie ihn, redest du mit ihr über alles, was du möchtest. Sie zeigt an ihrem Gesicht also Freude, Interesse, aber sobald man ihren Mann erwähnt, ist es aus. Nichts Gutes erinnert sie an ihren Mann. Wenn ich über ihn reden sollte, was soll ich denn von ihm erwähnen? Seine hässlichen Beulen, was soll ich über ihn erwähnen schon? Seinen schlechten Achlag? La haula wa la quwwata illa billah. Die dritte sagt, Zewji ashannak, in antik utallak, wa in askut uallak. Mein Mann ist ashannak. Ashannak in der arabischen Sprache bedeutet, wenn jemand sehr, sehr, sehr hoch ist, wenn jemand sehr lang ist, sehr groß, aber auf eine schon negative Art und Weise. Also überdurchschnittlich groß, riesengroß, auf eine Art und Weise. Es gibt bestimmte Menschen, die sind so groß, so hoch, islamische Gelehrte sagen, sein Gehirn ist zu weit von seinem Verstand. Sein Verstand ist in der Brust, von seinem Herz, so dass er nicht besonders intelligent ist. Er ist nicht besonders intelligent. Er ist also, seine Höhe, sie ist so groß, dass er nicht besonders intelligent ist. Das bedeutet Aushanak. Und zweitens, an ihm gibt es nichts Interessantes, nur dass er so groß ist, aber diese Größe, diese Höhe von ihm ist nutzlos. Das ist das Einzige, was er hat. Was hat dein Mann? Erwähne mir nur irgendwas Positives von deinem Mann. Du kannst sagen, er ist 2,5 Meter, er ist 3 Meter groß. Und? Nichts. Das ist alles. Und nicht einmal das. Das kann er nicht ausnützen. Das ist nutzlos bei ihm. Weil es gibt viele Leute, die sind groß. Bei vielen arabischen Stämmen ist die Höhe, die Größe eines Mannes ein Zeichen der Schönheit. Ja? Weil ein großer Mann kann kämpfen, ist stark, ist ein guter Krieger wie Khalid ibn Walid. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Einer, der hoch ist und seine Höhe ist von Nutzen, und einer, der hoch ist, nutzlos einfach. Ist einfach nutzlos. So erwähnt sie, ich? Baumschule. Ja. Sie erwähnt ihn also so, und dann sagt sie, in antik utallak. Ich sage lieber nichts, weil wenn ich irgendwas zu ihm sage, wenn ich ihm irgendwas sage, wird er mir sofort Talak geben. Wenn ich aber ruhig bleibe, wird er mich Uallak. Was bedeutet Uallak? Aufhängen in dem Sinne, sie hat keinen Mann. Sie weiß nicht, was. Sie ist zwar da, aber er kümmert sich um sie überhaupt nicht. Sie darf ihm nicht sagen, dass sie ihn irgendwas. Ja, Zewji, mein Mann. Weg. Er gibt mir sofort Talak. Wenn ich aber nichts sage, dann bin ich wie ohne Mann. Bei ihm bin ich ohne Mann. So ein großer Mann ist nutzlos. Ich fühle mich bei ihm, als ob ich keinen Mann hätte. Das ist eine sehr, sehr schlechte Eigenschaft für einen Ehemann. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Von so einem erwartet man viel. Wallah. Hey. Aber sie sagt, in Eskut Wallak, wenn ich nichts sage, bin ich nirgends, irgendwo dazwischen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die vierte sagte, Zewji kelayli tihama, la harrun wa la kur, wa la makhafata wa la sa'ama. Mein Mann ist wie die Nacht von Tahama. Tihama ist eine Ortschaft in Jemen. Diese Ortschaft ist tagsüber sehr, sehr heiß. Sehr, sehr starke Hitze. Aber wenn die Nacht kommt, dort, diese Ortschaft, dort gibt es keine starken Winde. So dass die Nacht richtig wohl ist. Ja? Die Nacht ist richtig wohl. Sie sagt, mein Mann ist wie die Nacht von Tihama. Es ist nicht heiß und es ist auch nicht kalt. Ich habe keine Angst und ich fühle mich wohl. Ich fühle mich sicher. Ja? So ist mein Mann. Also er ist wie diese Nacht. Tagsüber ist es sehr heiß. Und du kannst es kaum erwarten. Barakallahu fikum. Du kannst es kaum erwarten, dass es dunkel wird. Ja? Weil da kommen die Leute raus. Ja, wenn es dunkel wird in Jemen, in dieser Tihama, da kommen die Leute raus. Es ist ein schönes Wetter. Es sind keine starken Winde, weil sehr oft, auch im Sommer, in der Wüste, wer also in einer Wüste war, auch im Sommer ist die Nacht in einer Wüste sehr kalt. Die Nacht, obwohl es tagsüber 40, 50 Grad ist, in der Nacht ist es sehr kalt in der Wüste. Aber in Tihama ist es nicht so, sondern die Nacht ist wirklich wunderbar. Sie beschreibt ihren Mann so. Ja? Es ist so schön, also mein Mann, sie beschreibt ihn wie, er ist mit ihm, ist mir nie langweilig. Ja? La machafata wa la sa'ama. Bei ihm spüre ich keine Angst. Ich fühle mich bei ihm sicher und wohl. Ja? Er gibt mir, was ich brauche. Ja? Es ist nie langweilig mit ihm. Ich kann mit ihm reden. Ich kann ihm etwas vorschlagen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er ist eine angenehme Person. Eine Person, in deren Gegenwart ich mich wirklich wohlfühle. Als wäre ich in Tihama. Aywa. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sie beschreibt ihren Mann so. Und das ist eine schöne Eigenschaft. Ja? Die islamischen Gelehrten, also wenn sie noch über diesen, erst über diese vierte Frau reden, sie sagen, sie will damit sagen, dass ihr Mann, also er gibt ihr ihre Rechte. Ja? Er gibt ihr ihre Rechte. Sie fühlt sich wohl bei ihm. La hawla wa la quwwata illa billah. Die fünfte sagte, Zawji, idha dakhala fahid, wa in kharaja asid, wa la yas'alu amma ahid. Die fünfte sagt, mein Mann, wenn er reinkommt, dann kommt er rein wie ein Fahid, also ein Jaguar oder ein Panther. Wenn er ins Haus reinkommt, dann kommt er rein wie ein Jaguar. Ja? Jaguar oder Panther. Wa in kharaja asid. Wenn er aber aus dem Haus rausgeht, dann geht er raus wie ein Löwe. Wa la yas'alu amma ahid. Er kümmert sich nicht besonders viel, er fragt nicht besonders viel, was im Haus passiert. Ja? Er kümmert sich nicht besonders um die Angelegenheiten da im Haus. Aywa. Wenn man sagt, er ist wie ein Fahid, dann kann man das. Dann haben wir da zwei Arten von Menschen. Ja? Und ihre Aussage können wir so in arabischer Sprache verstehen, dass sie, entweder sie wollte ihn loben oder sie wollte ihn erst tadeln. Weil wenn wir sagen Fahid, in dem positiven Sinne, das bedeutet, er ist ein Mann. Ja? Er ist ein Mann. Ein Fahid ist ein Tier, das sein Weibchen sehr viel liebt. Und wenn er sie sieht, er hat kein Sabur mehr. Alas. Er liebt sie so sehr, wenn er sie sieht, er kann kein Sabur machen. Er liebt ihre Nähe. Aywa, ein Panther. Aber dafür ist er auch berühmt, dass er sehr faul ist. Er schläft nur. Ja, er schläft nur. Nichts interessiert ihn. Ja? Und bei einem Löwen? Bei einem Löwen? Was ist Löwe was hat das für eine Bedeutung, wenn er rausgeht? Ja? Er geht raus wie ein Löwe. Wenn er ins Haus reinkommt, dann ist er faul, ihn kümmert nichts. Aber wenn er rausgeht, dann geht er mit vollem, wie sagt man das, er geht die Sache richtig an. Vollem Einsatz. Ja? Vollem Einsatz. Er ist wie ein Löwe, wie ein Jäger. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wala yas'alu amma ahid. Er fragt nicht über die, wenn man das positiv interpretiert, dann bedeutet das, egal was ich im Hause mache, er fragt mich nichts. Du darfst alles machen. Ja? Aber wenn man es im negativen Sinne betrachtet, dann bedeutet das, egal was mit mir ist, ich interessiere ihn nicht. Ja? Er ist mit seinen Angelegenheiten beschäftigt. Er ist zu faul für mich. Ja? Auch wenn ich mal krank bin, ich interessiere ihn nicht. Was? So benimmt er sich mir gegenüber. Nehmen wir jetzt diese fünfte, wie sagt man das, Frau, wie sie ihren Mann beschreibt. Wir können alle beide Sorten von dieser, also diese negative und positive Personen können wir unter uns finden. Wir können Leute finden, der ist wirklich wie ein Panther, aber im negativen Sinne. Er ist nutzlos. Kommt nach Hause, haut sich aufs Ohr, fertig. Ja, das war's. Und er fragt nicht die Frau, brauchst du was, ist was, was ist geschehen, was ist passiert. Macht's was, interessiert mich nicht. Es gibt solche. Es gibt aber auch andere. Ja, er ist wie ein Panther. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Und im positiven Sinne, die Frau darf kaufen, sie, wenn sie etwas braucht, er. Ja? Wenn sie irgendwas zu Hause kaputt gemacht hat, er verzeiht ihr alles. Er fragt nicht, was hast du gemacht? Ich verzeih dir. Halas. Bei einem Löwen auch. Ein Löwe kann sehr brutal sein. Habt ihr jemals einen Löwen gesehen? Die Weibchen jagen. Er kommt nur am Ende, verjagt alle, isst so viel er will und dann geht er wieder. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber im positiven Sinne ist Löwe ein Synonym für was? Für Tapferkeit. Deswegen war Hamza radiallahu anhu, Esedullah, Allahs Löwe. Hamza radiallahu anhu war Allahs Löwe, der Kämpfer im Dschihad. Deswegen, wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt, Wallahi, mein Mann ist wie ein Löwe. Es kann bedeuten, mein Mann ist Wallahi ein echter Mann, ein tapferer Mann. Bei ihm fühle ich mich sicher, Wallahi. Jeder soll kommen. Allahs, mein Mann ist ein richtiger Mujahid. Aber wenn sie sagt, mein Mann ist wie ein Löwe, er ist sowas von gierig und geizig, er will die Beute für sich alleine haben und obwohl wir das alles für ihn arrangiert haben. Ja, eine undankbare Person. Allahs, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Die sechste sagt, Zewji, in ukila laf, wa in sharibe ishtaf, wa in ittaja iltaf, wa la yujilu al-kaf, wa la yuliju al-kaf, liya'lam al-bath. Mein Mann, sagt sie, Zewji in ukila laf. Wenn mein Mann, wenn er isst, dann isst er alles, was da ist. Nichts bleibt übrig. Lef kann man auch, wenn man zwei Sachen, wie sagt man das? Ja? Lef ketibeten bi ukhra fil harb. Wenn zwei, wie sagt man das? Zwei Kampfeinheiten, wenn sie ineinander sich so auf einem Kampffeld so vermischen. Ja? Alles. Wenn er isst alles, was da ist. Nichts bleibt übrig. Ja? Wo in sheribe ishtef. Und wenn er trinkt, dann trinkt er bis zum letzten Tropfen. Nichts bleibt übrig. Ah, ja. So ist einer. Subhanallah. Allah Mustafa. Und wenn er schläft, dann wickelt er sich in seine Decke ein. Ja? Er wickelt sich ein und geht auf seine Seite. Er lässt mich alleine. Wala yujilul kef. Wala esh. Wala yulijul kef. Liya'lam al-bath. Und er streckt nicht seine Hand aus, um meine Sorgen zu teilen. Er streckt nicht seine Hand aus, um meine Probleme zu lösen. Um mich zu fragen, brauchst du was? Ist was? Nein. Wenn er isst alles. Wenn er trinkt alles. Und wenn er schläft, dann wickelt er sich in seine Decke an und will von ihr nichts wissen. Und die Arme, was ist mit dir? La haule wa la quwwata illa billah. Und sie beschwert sich. Der Prophet hat diesen Hadith nicht umsonst gesagt. Die Frauen beschweren sich. Und ich habe diesen Hadith absichtlich erwähnt, weil sich viele Schwestern bei mir beschweren. Wallah, viele Schwestern rufen, fragen, schicken mir SMS. Wallahi, mein Mann hat das gemacht. Mein Mann hat mich dies. Mein Mann hat... Und so weiter und so weiter. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen, ja, wir sagen, die Frauen haben ihre Verpflichtungen, zweifellos. Aber die Frauen haben auch ihre Rechte. Genauso die Männer, die haben ihre Verpflichtungen und die Männer haben auch ihre Rechte. Aber heute reden wir über die Männer. Ja? Und man soll den Vortrag den Schwestern weitergeben. Sie sollen es hören. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Wenn er trinkt, wenn er isst, isst er alles auf. Nichts bleibt über. Und bei den Arabern, die Araber haben, wie sagt man das, also Al-Fakhr oder Stolz. Also sie haben sich, sie geben damit an, dass sie wenig essen und dass sie nicht viel trinken und dass sie fit sind und dass ihre Frauen sich nicht beschweren. Also beschweren in diesem Sinne. Was der hier macht, er wickelt sich in seine Decke ein und pennt. Und die Frau Was sagt sie? Was ist los mit diesen? Hey, wie ein Baumstamm. Nutzlos. Gut gegessen. Gut gegessen, zu viel getrunken und dann geht er nur schlafen. Wala yulijul kaf. Er streckt nicht seine Hand aus, um zu sehen, ob mir was fehlt, ob ich was brauche. Das interessiert ihn nicht. Und das ist eine große Beschwerde. Bei solchen Sachen geht die Frau zum Qadi in einem islamischen Staat und sagt, mein Mann ist nutzlos. Ja, und dann reagiert der Qadi darauf. Was ist los mit dir? La hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Die siebente sagt, Zawji, die siebente, Zawji, ghayaya, au ayaya, tabaqa, kullu da in lehuda, shajjaki, au fallaki, au jama'a kullan laki. Sie sagt, mein Mann ist ghayaya, ist ein richtiger Schwachkopf. Ist ein richtiger Schwachkopf. Ayaya Tabaka ist einer, der wirklich dessen Irrsinn sich wirklich auf ihn ausgewirkt hat. Ein Psychopath. Dann sagt sie, Kullu da in Lehuda. Alle schlechten Eigenschaften, die ihr finden könnt, könnt bei anderen. Er hat sie. Er hat sie bei sich gesammelt. Kullu da in Lehuda. Alle Krankheiten und schlechte Eigenschaften werdet ihr bei ihm finden. In Shajjaki, au Fellaki, au Jama'a kullan laki. Entweder er wird dir den Kopf zerschlagen. Shajjaki, Shijaj sind Wunden am Kopf. Wenn du jemanden auf den Kopf schlägst, so dass du ihn eine Wunde öffnest und Blut fließt raus. Das nennt man auf Arabisch Shajj oder Shijaj Mehrzahl. In Shajjaki, entweder er wird dir den Schädel zertrümmern, auf Fellaki, oder er wird dir einen Knochenbruch, die Knochen brechen, auf Jama'a kullan laki, oder er wird beides machen. So ist er. Was sagen die Ulema also über diese, sie erwähnt ihn wie einen Mann mit einer dunklen Seele. Wenn sie versucht, mit ihm zu reden, dann bekommt sie eine. Wenn sie versucht, mit ihm Spaß zu machen, dann bricht er ihr irgendwas. So ist er. Glaubt ihr wirklich, der Prophet hat die Wahrheit gesagt? Wallahi, alayhi salatu wassalam. Zweifellos, es gibt sowas. Ich zweifle nicht daran, dass es sowas bei den Kuffar gibt. Wundert ja niemanden. Aber dass es sowas bei den Muslimen gibt, das gibt's. Leider la haula wa la quwwata illa billah. Leider la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Der Prophet, alaihissalam, hat die Wahrheit gesagt. Wenn jemand kommt und sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, sag, alhamdulillah, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Deswegen, la haula wa la quwwata illa billah, sollte man allen Männern, also allen Brüdern und allen Schwestern, die Möglichkeit geben, dass sie sich beschweren, wenn Ungerechtigkeit in der Ehe passiert. Eine Schwester hat, ihr Mann ist ein Salim. Man sollte ihr das Recht geben, dass sie sich beschwert. Dass sie sagt, Brüder, Allahu Akbar, wo ist Koran und Sunna? Das ist euer Bruder. Redet mit ihm, la hawla wa la quwwata illa billah. Oder trennt mich von ihm. Genau so ein Mann. Es ist nicht immer so, dass die Männer Zulm machen. Es gibt auch oft Frauen machen Zulm. Der Miskin ist Allahu Akbar. Er ist Mashallah, Tabarakallah. Aber die Frau kann das sehr gut ausnutzen. Sie ist clever. Und macht ihn fertig. Er kommt immer in die Moschee. Du glaubst, Allahu Akbar, er war irgendwo, keine Ahnung. In irgendeiner Maschine wurde er, wie sagen wir das, zerstückelt. Was ist los, Bruder? Sag Allah, ich frag nicht. Die Frau hat ihn ausgebeutet, im finanziellen Sinne und im physischen und psychischen und in jedem Sinne. Die Frau ist der Boss. Deswegen sagen manche Ulema wegen dem Mann, wo wir vorhin erwähnt haben, er ist ziemlich groß. Warte. Aywa. Hört man so? Nein? Aywa, jetzt hört man inshallah. Gibst du das vor? Gibst du das her? Das kann ich gerade. Das kann ich runter machen. Es ist schon wichtig, dass die Frauen das mitbekommen. Nein. Wenn sie nicht mitbekommen haben, dann habt ihr vielleicht Glück. Das ist doch schon gut. Aywa? Probier die Idee. Achso, die haben schon am Anfang gehört, Apostel nicht so wie Schule, ja? Das hat doch, kannst du es probieren, aber was sagt der Schiene? Guck mal, jetzt. Kannst du probieren, aber... Kannst du probieren, aber muss gehen, muss kratzen, da... Zirche Batterie, da... Bismillah, wa ni'l-wakil. Gut. Wollen wir weiter? Wo waren wir stehen geblieben? Meine Maschine, Alter. Sechs Stück. Nummer 6. 7. Nummer 6 oder 7? 7. 7. Nummer 7? 6 war der Knochenbrecher. Samin? Sabir? Sabir, die 7. haben wir gerade erwähnt. No. Ah, die sagt, mein Kopf, mein Mann ist ein Schwachkopf. No. Na, einer mit der schwarzen Seele. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa, das haben wir erwähnt, gell? Barakallahu fikum. Kullu da'in lahu da. Diese schlechten Eigenschaften bei den Menschen, alle wirst du bei ihm finden. Ja? Entweder er wird dir den Kopf zertrümmern, oder er wird dir erst die Knochen brechen, oder er wird beides mit dir machen. Und er wird dir dein Geld wegnehmen. Und er wird dir, wenn du irgendwas machst, bist du dran. Ein Mann ohne Gnade, ein Mann ohne Rahma. Solche Männer gibt's. Ich zweifle nicht daran. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Hier sagt auch Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب للنساء. فإذا ضرب إما أن يكسر عظما أو يشج رأسا أو يجمعهما. Sie meint damit, da ist ein Mann, der Frauen schlägt. Ein Schläger. Ihr kennt ja die Geschichte von der Frau radiallahu anha, die kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulullah, es gibt zwei Männer, sie wollen mich heiraten. Na? Der eine ist Muawiyah und der andere Sahabi heißt La hawla wa la quwwata illa billah. Wieso vergiss ich seinen Namen? Abu Juhaym. Abu Juhaym und Muawiyah. Die zwei wollen mich heiraten. Wen sollte ich heiraten? Sie bittet den Propheten um Nasiha. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, was es Muawiyah angeht, er hat keinen Groschen. Er ist pleite. Was es Abu Juhaym angeht, er lässt den Stock von seiner Schulter nicht runter. Das bedeutet, er hat immer, er wird dich deppert schlagen. Ja? Er wird dich immer hauen. Ja? Heirate Usama. Er hat beides. Er hat Geld und er ist ja? Er ist zärtlich. Er schlägt Frauen nicht. Ja? Der Professor immer sagt, heirate nicht den und auch nicht den. Heirate Usama. Er hat das, was ein... Weil, warum? Dieser Hadith kommt im menschlichen Kontext. Der Nasiha gibt, oder der, von dem du Nasiha verlangst, seine Pflicht ist, dir gewissenhaft eine Nasiha zu geben. Bruder, was soll ich machen? Mach das und der geht drauf. Warum? Du hast ihm diese blöde Nasiha gegeben. Du musst wirklich sagen, Subhanallah, das ist jetzt meine Pflicht. Allah, der Professor immer sagt, Ad-Din und Nasiha. Der ganze Din ist Nasiha. Wieso sagt der Professor immer, Ad-Din, die Religion ist Nasiha? Weil Nasiha eine große, gewaltige Sache im Islam ist. Jemand kommt zu dir und sagt, Bruder, gib mir Nasiha, ich will das und das machen. Sie kam und fragte Muawiyah oder Abu Juhaym. Er sagt keiner von den beiden. Der eine hat kein Geld. Du wirst nicht mit ihm gut auskommen, weil du hast dich an etwas anderes gewöhnt. Bei deinem Papa. Ja? Und dieser Abu Juhaym, er schlägt Frauen. Er ist dafür bekannt, dass er die Frauen verprügelt. Ja? Auch nicht zu ihm. Heirate Usama. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er gibt dir Nasiha gewissenhaft, weil er weiß, er wird Er wird sich bei Allah subhanahu wa ta'ala verantworten für die Leitung, die er dir gegeben hat. Er hat dich dazu geleitet oder dazu aufgefordert. Wenn es wahr ist, dann wahr. Wenn es batil war, dann batil. Versteht ihr mich, barakallahu fikum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Die nächste, Thamina, also die achte Frau, sagt, Zewji al-Messu, Messu Arnab, wa Rihu Rihu Zernab. Mein Mann, sein Berühren ist zart wie ein Hase. Er ist kuschelig und zart wie ein Hase. Ja? Und sein Geruch, er riecht wie Zernab. Zernab ist eine Pflanze mit weißen Blüten, die sehr schön riecht. Ja? Er riecht also wie diese schöne Blume. Und er ist zärtlich wie ein Hase, wie ein kuscheliger Hase. So beschreibt sie ihren Mann. Dieser Zernab, manche Ulema haben gesagt, Zernab, das ist Safran, also Safran. Aber das stimmt nicht, weil Safran hat rote Blüten. Zernab hat aber weiße Blüten. Deswegen sagt ein Schair, ja, bi abi enti, wa fuki al-ashnab, ka'anna ma dharra alayhi al-Zernab. Für dich, also ein Dichter, und wie ihr wisst, in der arabischen Sprache, die früheren, die alten, also arabischen Dichter, ihre Meinung ist, wie sagt man das? Ein Beweis in der arabischen Grammatik. Ja? Deswegen sagt er in einem Gedicht, er spricht eine Frau an und sagt ihr, für dich würde ich meinen Vater opfern. Ja? Für deinen Mund und deine Zähne, als ob man auf die Zernab verstreut hätte. Ja? Gibt es rote Zähne? Ist rote Zähne eine schöne Eigenschaft bei Frauen? Nein, sondern sie sind so weiß, als hätte man diese Blume Zernab auf deinen Zähnen zerstreut. Ja? Zernab, ihr könnt es nachschauen, ich habe mich erkundigt, in der arabischen Sprache nennt man das Heilwurz. Ja? Und ihr könnt es im Internet sehen, wie das aussieht. Ganz kleine weiße Blumen, das wächst auch, glaube ich, hier in Europa bei uns, ja? Aber nicht überall. Auf jeden Fall, sie beschreibt ihren Mann wie, er ist zart wie ein Hase. Ja? Hat man Angst vor einem Hasen? Ja? Wenn du einen Hasen siehst oder in den Händen hältst, wie fühlt man sich da an? Ja? Es löst, wie sagt man das, deine Rahma, Emotionen. Es löst deine Rahma aus. Du hast Rahma, dieser Hase ist so klein und so kuschelig. Ja? Und, und diese Blume ist sehr schön riechend. Ja? Er ist nicht irgend so ein Stinker. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist er nicht irgend so ein Grobian. Ja? Sondern du fühlst dich wohl bei ihm. So beschreibt sie ihren Mann. Und das sind natürlich schöne Eigenschaften, oder nicht? Ja? Schöne Eigenschaften. Der Mann wünscht sich von der Frau, dass sie immer picobello ist. Ja? Dass sie gut aussieht, dass sie schön gekleidet ist, dass sie schön riecht, dass sie... Aber er... Hat er die gleichen Eigenschaften, dass er schöne gekämmte Haare hat? Nicht für irgendwen, sondern für sie. Ja? Dass er saubere Kleidung hat, dass er elegant ist. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Weil wenn du dir das von deiner Frau wünschst, dann musst du ihr das Gleiche geben. Ja? Nicht du wünschst dir ein Fotomodel zu Hause, aber du bist der ärgste Pirat. Allahu musta'an. Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Wallahi, das ist Katastrophe. Manche Brüder wissen nicht, Zahnbürste ist ein Fremdwort für sie. Und von Miswak wollen wir gar nicht reden. Und der Professor damit sagt, Wallahi, wenn ich Angst hätte, dass ich meine Umme, also das Leben nicht schwer mache, wenn ich nicht Angst hätte, damit, dass ich es denen erschwere, würde ich ihnen befehlen, dass sie Miswak bei jedem Gebet verwenden. Ja? Dass sie Miswak bei jedem Gebet verwenden. Der Prophet s.a.w. kommt ins Haus rein, bevor er reinkommt, er benutzt Miswak. Ja? Und dann kommt er rein. Alayhi salatu wassalam, ein Mann mit den schönsten Charakteristiken, die man nur haben kann. Mit dem besten Aussehen, mit dem besten Benehmen, mit dem besten Charakter. Ja? Alayhi salatu wassalam. La hawla wa la quwwata. Illa billah. Auf jeden Fall, die Frau, beschreibt, wie gesagt, ihren Mann, dass er ein schönes Benehmen hat, dass er zärtlich ist, dass er sich halt bei ihm wohlfühlt. La haula wa la quwwata illa billah. Und andere manche Ulema also erwähnen hier li kathrati nizafatihi wa istimalihi tib ish tadarrufan. Das ist auch eine Aussage, die darauf hindeutet, dass es ein Mann ist, der ein sehr reiner Mensch, einer, der sich sehr reinigt und der schöne Düfte, der schöne Parfüms benutzt. Aywa, Alhamdulillah, Rabbilal. Ich habe nicht gesagt, rasier dir den Bart, damit du schön aussiehst. Wenn du dir den Bart rasiert hast, dann soll dir die Frau sagen, raus! Raus, ich will dich nicht sehen, Wallah, ich rede mit dir nicht mehr. Ja? Was bekomme ich zu essen? Du bekommst nichts mehr von mir zu essen. Hast dich rasiert, du sollst dich was schämen. Ich will mit dir nichts zu tun haben, weg, weg, weg. Und wenn einer ohne Bart, nicht einer ohne Bart, dem ein Bart nicht wächst, sondern einer, der sich rasiert, kommt zu dir und sagt, ich will deine Tochter. Du, die Tür vor der Nase. Weg mit dir. Ohne Wenn und Aber. Weil ein Mann ist schön nur mit Bart. Wenn der Prophet a.s.w. schön war mit seinem Bart oder mit seinen langen Haaren oder mit seinen kurzen Haaren, dann ist die Schönheit bei uns nichts anderes, außer die Schönheit, die bei dem Propheten a.s.w. war. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Es ist nicht schön, dass ein Mann, keine Ahnung, la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Haben wir viel geredet? Subhanallah, eine Schulstunde, 45 Minuten sind schon vorbei. Al-Muhim, wir machen weiter, inshallah ta'ala. Wir haben ein paar Minuten verloren, als man uns diese ganzen Dinge angeschlossen hat. Mindestens bei 2 Frauen. Bismillah. Wallah, ehrlich gesagt, frag, nicht nur eine Muslima ist die, die eher das Recht hat, den Wohlstand dieser Dunya zu haben, als eine Kafira. Frag jede Frau auf Dunya, was sagst du über einen Mann? Al-Messu messu al-Arnab wa rihu rihu al-Zarnab. Er ist zärtlich wie ein Hase und riecht wunderbar wie diese Blume. Was wird die... Die Frau sagt, das ist das, was ich will. Das ist das. Keine Frau will sagen, nein, nein, nein. Ich mag lieber jemanden, der ist wie ein Gürteltier. Oder wie ein Stinktier. Nein. Jede wird sagen, Allah, Subhanallah. Enes radiallahu anhu sagt über den Propheten, ich habe dem Propheten 10 Jahre gedient. Ich habe noch nie einen Dibaj oder eine Seide oder Esch. Subhanallah, wie heißt dieser Stoff, Subhanallah, in der deutschen Sprache? Esch? Samt. Barakallahu fikum. Ich habe noch nie eine Seide oder Samt berührt, das weicher und zärtlicher ist als die Hand des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet hat Arbeiten schon verrichtet. Aber er war zärtlich. Es gibt sehr oft Männer, er hat ganz riesige, diese Hornhaut. Seine Hände sind Katastrophe. Wenn du ihn nur anschaust, bekommst du schon irgendwie Respekt. Aber seine Ehefrau oder Ehefrauen in seinen Händen sind wirklich sehr gut aufgehoben. Seine Kinder. Du glaubst, solche Kinder isst er zum Frühstück, aber das Kind ist in seinem Haut, in seinen Händen wirklich la haula wa la quwwata illa billah. Deswegen, es bedeutet nicht, dass wenn du groß und stark und dass du auch zwangsläufig irgend so ein Grobian, so ein a'udhu billah, brutaler sein musst. Nein, sondern das muss anders sein, wie Hassan al-Basri. Ich habe euch von Hassan al-Basri erzählt. Nur die wenigen wissen, dass Hassan al-Basri sehr groß und sehr stark war. Und sein Arm, war Dings einen Handgriff breit. Sein Arm war so breit. Rahimahullah ta'ala. Hassan al-Basri. Und er war ein Mujahid, hat gekämpft im Dschihad. Subhanallah. Die meisten kennen das nicht. Aber wie war Hassan al-Basri? Rahimahullah ta'ala. Er war wirklich ein Mensch. Wenn er in deiner Anwesenheit bist, fühlst du dich gleich besser. Ich habe den Brüdern erwähnt über über Imam an-Nawawi, rahimahullah ta'ala, und die erwähnen einige ihrer Schuyuch in ihrer Zeit. Ja? Er sagt, wir hatten solche Schuyuch. Nur, dass du bei ihm anwesend bist, halas, du fühlst dich so gut, dein Iman steigt, dass du bei ihm bist. Nicht jetzt, dass wir das verstehen wie die Sufis. Ja, sein Licht kommt in mein Herz und keine Ahnung, und ich drehe durch am Ende. Nein. Sondern der Scheich sitzt und erwähnt die Hadithe des Propheten. Der Prophet hat das gesagt und so gehandelt und so. Und da erwähnt er dir eine Ayah und dann den Tafsir dieser Ayah. Seine Worte sind subhanallah gesegnet. Ja? Du sitzt bei ihm, du hattest vorher Schmerzen, du stehst auf und alles, voller Power und voller Iman gehst du weg. Ja? So muss ein Muslim sein, in seiner Familie, gegenüber seiner Frau, gegenüber seiner Kinder und gegenüber anderen Muslime. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, es ist leicht. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Khairukum li ahlihi. Der Beste unter euch ist der, der am besten seine Familie behandelt. Was bedeutet das? Ihr kennt die Bedeutung von dieser. Seine Familie, das ist hier die Frau gemeint. Seine Frauen oder seine Familie allgemein. Weil wenn du rauskommst aus dem Haus, ja, du gehst ja nicht irgendwie raus. Du gehst nicht mit irgendwelchen Klecker oder Flecken oder keine Ahnung, irgendwelche Haare in alle Richtungen oder... Nein, sondern du machst dich schön. Du willst nicht, dass dich die Brüder und die Menschen irgendwie sehen. Du machst dich schön, cool, dann gehst du raus. Ja? Oder nicht? Gebügelt, schön riechend, sauber. Ja? Der Beste unter euch, sagt der Prophet, ist der, der am besten zu seiner Familie ist. Das bedeutet, er ist genau so bei seiner Frau. Weil die meisten machen sich schön, wenn sie rausgehen. Aber zu Hause bei seiner Frau, keine Ahnung, er rennt in der Unterhose herum in der Wohnung. Aywa, er ist irgend so ein Penner zu Hause. La haula wa la quwwata illa billah. Sieht aus, wallahi, wäre es nicht wahr, dann wäre es wirklich lustig. Aber wallahi, das ist wahr. Es gibt solche Leute. Eine Schwester hat mir einen Brief geschrieben. Sie hat sich so über ihren Mann beschwert. Ich habe ihr geschrieben, das Erste, was du machst, jetzt inshallah ta'ala, dein Mann soll dieses Brief lesen. Das, was du mir jetzt geschrieben hast. Er soll lesen, was du über ihn denkst. Alles. Erstens das. Zweitens, du hast auch hier geschrieben, dass du ihn liebst und dass du ihn gern hast. Aber so kann es nicht weitergehen. Und ich verstehe, wenn man diese Eheprobleme nicht rechtzeitig in den Griff bekommt, wird sich das später, es wird einen schlechten Ausgang haben. Entweder sie werden sich trennen oder der Mann wird die Frau dazu zwingen, dass sie diesen Zulm erträgt, so wird er Salim. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und dann wird die Frau was? Sie wird ohne ihre Rechte bleiben. Sie wird sich irgendwann eines Tages an ihren Mann rächen. Versteht ihr mich? Und das ist, Auzubillah, all das wird sich schlecht auswirken auf die Kinder und die ganze Familie. Ja? Deswegen, der soll hier lesen, wie gern du ihn hast. Und was du von ihm denkst. Und was du dir gern wünschst, dass er an sich ändert. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Eine Schwester darf zu ihrem Mann nicht sagen, Wallahi, das ist nicht korrekt, was du da machst. Das ist haram, das ist nicht in Ordnung. Wenn er behauptet, oh ja, es ist in Ordnung, und sie sagt, nein. Wenn sie zu ihm sagt, halas, nehmen wir diesen Scheich oder diesen Da'ia oder diesen Gelehrten. Was sagt er über diese Sache? Schauen wir mal. Wenn er sagt, okay, dann ist er ehrlich. Wenn er sagt, nein, ich will niemand, das ist meine private Familiensache. Dann sagen wir, halas, du hast was zu verbergen. Oder du willst nicht die Wahrheit. Du willst nicht den Hak. Und du bist ein Salim. Ja? Und nicht nur, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr euch irgendwo uneinig seid, dann kehrt zurück zu Allah und zu seinen Propheten. Die Angelegenheit bringt sie zurück zu Allah und zu seinen Propheten. إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr an Allah und an das jüngste Gericht glaubt. Ist das nur für uns Männer? Nein, das ist für alle Muslime. Auch zwischen dir und zwischen deiner Frau. Wallahi, derjenige, der eine Frau findet, die ihm sagt, schauen wir, was Allah und sein Prophet sagen, Wallahi, ich akzeptiere sofort. Wenn du so eine Frau gefunden hast, dann bist du der glücklichste Mensch, den es gibt. Und das Gleiche gilt auch für die Frau. Wallahi, wenn sie einen Mann findet, wenn sie einen Mann findet, der ihr sagt, wenn wir euch, wenn ich und du uns irgendwo einig sind, Habibeti, meine liebe Frau, dann kehren wir zurück zu Allah und zu seinen Propheten. Wenn du so einen Mann hast, dann bist du die Prinzessin. Du Allahi, du wirst die Sunna sehr gut für deine, für dein Wohl ausnutzen können. Aywa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja? Wollen wir weiter, inshallah ta'ala? Aywa. Die nächste sagt, Zawji Rafiu al-Imad, Tawilu al-Nijad, Azimu Ramad, Qaribu al-Bayti min al-Nad. Sie sagt, mein Mann ist Rafiu al-Imad. Also die Imad sind diese, wie heißt das? Säulen. Die Säulen meines Mannes sind sehr hoch. Was bedeutet das? Das bedeutet, sein Haus, das Haus, was auf den Säulen gebaut ist, auf den Erkern, also die Säulen, ist sehr groß. Ja? Tawil al-Imad, die Säulen meines Mannes sind, er hat ein Riesenhaus, er hat ein großes Haus. Tawil al-Najad, Tawil al-Najad, Najad, nicht Najad, sondern Nijad. Nijad ist die Hülle vom Schwert, das, wo man sein Schwert reingibt. Ja? Diese Nijad, diese Schwerthülle, ist bei einem Mann sehr groß. Das bedeutet, er ist erstens ein großer Mann und zweitens, er hat ein Schwert. Das bedeutet, er ist ein Mujahid, ein Kämpfer. Er hat ein Schwert. Ja? Er ist ein Krieger. Er hat ein Riesenhaus. Er hat ein Schwert und er ist sehr groß. Weil wenn er groß ist, muss sein, also dieser Schwert auch groß sein. Er kann ja nicht so ein riesiger, ein Krieger, ein Kämpfer mit so einem kleinen Taschenmesser. Nein, sondern wie schwer war das Schwert von Khalid ibn Walid? 25 Kilo, nur ein Schwert, Brüder. Von Khalid ibn Walid, 25 Kilo. Nehmen wir mal einmal Training. Wir nehmen eine 25 Kilo schwere Stange und wir wissen, dass die Kämpfe damals gegen Mushrikin und gegen die Perser und Römer, in denen Khalid ibn Walid selber gekämpft hat und mehrere Schwerter gebrochen hat im Kampf. In manchen Kämpfen hat er radiallahu anhu mit zwei Schwertern gleichzeitig gekämpft. Ja? Nehmen wir, okay, 25, dass jemand nicht, nehmen wir eine Stange, die 10 Kilo schwer ist und fuchteln wir damit eine halbe Stunde herum. Das wäre dein letztes Training für diesen Monat. Weil den Rest wirst du irgendwo in einer Therme verbringen oder in einem Kranken. Farbe kann man nicht nehmen. Aywa. Khalid Walid war Allahu Akbar. Tawil al-Nijad, das bedeutet, er hat ein Schwert. Na? Er hat ein gutes Schwert, er ist ein Kämpfer. Na? Azim al-Rimad, ja? Oder Ramad. Ramad ist Asche. Aywa, barakallahu fikum. Also nachdem das Feuer ausgebrannt ist, das Graue, was bleibt, ist Rimad. Azim al-Rimad. Die Asche bei meinem Mann, das ist haufenweise. Ja? Die islamischen Gelehrten sagen über diesen Mann, er ist so einer, in der Nacht, wenn alle ihre Feuer auslöschen, er wohnt, sein Haus ist sehr groß, auf einer Höhenstelle, dass man es von überall sehen kann. Ja? Sein Feuer brennt die ganze Nacht. Damit ein Reisender von Weitem sehen kann, ah, dort ist ein Feuer, ich gehe dort. Ja? Er will, dass die Leute zu ihm kommen. Er ist einer, der Musafirin liebt. Er liebt Reisende, er liebt Leute, er liebt Gäste. Ja? Deswegen macht er absichtlich diese Feuer, damit die Leute zu ihm kommen, damit er sie versorgen kann. Ich gebe dir eine Übernachtung, ja? Nennt man das, ja? Eine Übernachtung, Essen, Trinken, ich helfe dir weiter für die weitere Reise. Yalla. Ja? Subhanallah. Qaribul Bayti min an-Nad. Und sein Haus ist nah von den Menschen. Die Menschen können sich jederzeit an ihn wenden. Er kann es kaum erwarten, dass die Leute zu ihm kommen, dass er sie einladen kann. Ein großzügiger Mann. Aywa. Esch? Ein Gentleman. Ja? Diese Eigenschaft ist sehr schön. Weil ich habe einigen Brüdern erzählt, also die Araber, wegen ihrer Großzügigkeit, haben das Feuer brennen lassen in der Nacht, damit ein Reisender sein Haus sehen kann in der Wüste, um dort hinzugehen, zu übernachten, zu essen und sich, um sich auszuruhen. Heute, ja, die nehmen und löschen Namen unten auf Sprechanlage, damit niemand weiß, dass er da wohnt. Ich will mit niemandem nichts zu tun. Telefonnummer findest du nirgends. Ja? Hörst, wieso hast du ihm eine Telefonnummer gegeben? Er hat mich gestern angerufen. So großzügig sind wir. Ja? Du willst ihm nicht einmal eine Minute schenken. Und wie willst du ihm dann irgendwas anderes geben, was er vielleicht braucht? La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Ashir. Sind wir bei Ashir? Die zehnte Frau. Zewji. Aywa. Tasia, haben wir erwähnt. Aywa, die zehnte, aywa. Sie sagt, Zewji Malik. Wama Malik. Malikun khairun min dhalik. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعنا صوت المزهر أقينا أنهن هوالك. Sie sagt, mein Mann ist Malik. Und was glaubst du, wer ist Malik? Oder was weißt du schon von Malik? Malik khairun min dhalik. Malik bedeutet König, Herrscher. Malik ist khairun min dhalik. Malik ist besser als ein Herrscher. Mein Malik. Bismillah. Mein Malik, ihr Mann heißt Malik. Ja? Was denkst du, wer ist Malik? Malik khairun min dhalik. Mein Mann, mein Malik ist besser als ein wahrer Herrscher, als ein echter Malik. Ja? Aywa, dann sagt sie. Sie beschreibt ihn und sagt: Aywa, lahu ibilun kathiratul mabarik, qalilatul masarih. Er hat so viele Kamele, ja? Aber diese Kamele sind geschlossen in Mebarik, also das sind diese Zäune, ja? Wie nennt man das anders? Tor. Ein Tor, wo Schafe oder Kamele drinnen sind. Ja? Es gibt eine andere. Gehege für ja? Er hat viele Gehege mit Mebarik, also die Kalilatul Masarich, die gehen kaum raus. Er hat so viele Kamele geschlossen in diesen Gehegen, die kaum rausgehen. Ja? Warum ist das so? Warum macht er das? Dieser Malik, dieser echte König, dieser echte Herr im Haus, dieser echte Mann und Gentleman. Ja? Er hat so viele Kamele, die sind immer geschlossen, sind hier in der Nähe. Ich lasse sie nicht irgendwo frei herumlaufen oder ich brauche sie da. Warum braucht er sie? Schaut jetzt. La haula wa la quwwata illa billah. Wa idha sami'na sawta al-mizhari aqayna annahunna hawalik. Diese Kamele, die da sind, gesperrt. Wenn sie hören, dass die Gäste kommen, aqayna annahunna hawalik. Denen wird hundertprozentig klar, sie werden draufgehen. Dieser Malik ist wie der vor ihm. Er lässt seine Kamele absichtlich nicht raus. Ich könnte sie brauchen, weil vielleicht kommen meine Freunde oder meine Gäste und dann muss was geschlachtet werden für meine Freunde. Aywa. Deswegen lässt er nicht seine Kamele irgendwo weg. Ich brauche sie da. Ha? So beschreibt sie ihn. La haula wa la quwwata illa billah. Und das ist wallahi auch eine schöne Eigenschaft. Naam. Echt? Inshallah, beschreibt mir auch meine Frau so, wie der Zehnte. Inshallah. La haula wa la quwwata illa billah. Die Elfte ist jetzt dran, ha? Na, das haben wir erwähnt. Also was bedeutet Malik, haben wir auch erwähnt. Die Elfte. Naam. Zawji Abu Zara. Fama Abu Zara. أناس من هلي أذني وملأ من شحمي أددي. Wir werden das also immer teilweise übersetzen. Die Elfte sagt, und jetzt, das ist der Shahid im Hadith. Der Prophet Sallam hat was Aisha gesagt, haben wir am Anfang des Hadiths gehört. Er hat zu ihr gesagt, Uskut Aisha, sei ruhig Aisha, ich bin für dich wie Abu Zer für Umm Zer. Ich bin für dich wie Abu Zer für Umm Zer. Jetzt erwähnt, ja, Umm Zer, wer ist Abu Zer? Sie sagt, Abu Zer, wama, fama Abu Zer, Abu Zer, wer ist? Was ist Abu Zer? Anase min huliyi udhunayya. Er hat mir meine Ohren voll mit Gold gefüllt, mit Schmuck. Meine Ohren also hängen so richtig, wie viel Schmuck hat er mir gegeben. Ja? وملأ من شحم أدودية. Und er hat mir die Arme mit Speck gefüllt. Ja? Das bedeutet, ich habe bei ihm alles. Ja? Wie Made im Speck. Mir geht es so gut bei ihm, dass meine Arme richtig dick geworden sind. Ja? Aber nicht, dass nur ihre Arme dick geworden sind. Das bedeutet, sie ist wirklich, Mashallah, Tabarakallah. Ja? Subhanallah. وَبَجَّهَنِي فَبَجَّهْتُ إِلَيَّ فَبَجَّهَتْ إِلَيَّ نَفْسِي. Er hat mich wirklich glücklich gemacht, so dass ich wirklich glücklich wurde. Ah. وَجَدَنِي فِي أَهْلِ قُنَيْمَةٍ بِشَكْ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ سَهِيلٍ وَأَطِيدٍ. Er hat mich gefunden wie ein kleines Schäflein, ja, bei meiner Familie, Bishak. Also ich habe ein schweres Leben, Meshakka, ein schweres Leben habe ich gelebt. Ja. Abu Zir hat mich gefunden, wie ich in meiner Wüste gelebt habe. Manche Ulema sagen, das ist zwischen Bergen, dieser Schäck, dieser Spalt in den Bergen, dort haben wir gelebt. Ja. Er hat mich dort gefunden wie ein kleines Schäflein, arm, ein schweres Leben. فجعلني في أهلي سهيل وعطيد. Das bedeutet, er hat mich in einer Familie gebracht, wo ich viele Pferde und Kamele hatte. Plötzlich. Ein reicher Mann war dieser Abu Zer. ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح. Er hat mir alles gegeben, was ich wollte. Ja, wenn ich etwas sage, Fala Uqabbah von Kabih, ich sage bei ihm, was ich will. Bei Abu Zer, ich sage, was ich will. Ich sage ihm, was ich will. Fala Uqabbah. Kabih bedeutet hässlich. Er sagt mir nicht, erst Klappe oder. Ich blöde drum. Ja, ich? Ich blöde drum machen. Er tut mich nicht beschimpfen oder sowas. Ich sage ihm, was ich will. Ja? وَأَرْكُدُ فَأَتَصَبَّحُ. Und ich lege mich schlafen und schlafe und wache auf, wann ich will. So geht es mir bei Abu Zer. Ich wache auf, wann ich will. Es gibt niemanden, der mir in die Füße kommt, steh auf. Ich lege mich hin, فَأَتَصَبَّحُ, wache auf, wann ich will. وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ. Und ich trinke so viel, bis ich nicht mehr kann. Hier ist natürlich, was gemeint ist, Milch. Ja, ich trinke Milch, so viel ich will. Ja, ich bin die Königin. Ich trinke so viel ich will. Oder manche Ulema sagen, in der Wüste bei denen, wo sie waren, gab es kein Wasser. Deswegen ist Wasser jetzt für sie hier wie Gold. Ich trinke Wasser, so viel ich will bei ihm. Wasser ist kein Problem. Dieses Problem haben wir bei Abu Zer nicht, was wir bei uns hatten in der Wüste. Aywa. Dann sagt sie, Ummu Abu Zer. فما أم أبي زر دي موتة فان أبو زر also ihre Schwiegermutter. Wer ist diese, wisst ihr wer sie ist? أقومها رداح وبيتها فصاح. Ihre Magazine sind voll. Seine Mutter ist auch so eine Königin. Ihre Magazine sind voll. Sie hat also diese Abstellräume sozusagen. Sie hat diese Stoffe und Seide und alles mögliche hat sie. وبيتها فصاح. Und ihr Haus ist wirklich gewaltig. Aywa. Ibn Abi Zer. فما ابن أبي زر مدجئه كمسل شطبة ويشبهه ذراع الجفرة. Und der Sohn von Abu Zer. Wer ist Sohn von Abu Zer? Sein Bett. Na? Sein Bett ist etwas Edles, etwas Nobles. Er ist nicht irgendeiner, der auf so einer Palmenfasern Matte schläft, sondern er ist wirklich so ein Prinz. وَيُشْبِيُهُ ذِرَاءُ جَفْرَ. Und das, was er isst, das ist die Keule von einem Lamm. Wenn er isst, dann isst er die Keule von einem Lamm. Er isst nicht irgendwas, sondern die Keule, also die, wie sagt man das, Bein von einer jungen Ziege, von einem Kitz. Aywa. Bintu Abi Zer, die Tochter von Abu Zer. Fama Bintu Abi Zer, die Tochter von Abu Zer. Wie ist die Tochter von Abu Zer? Tawu Abiha wa Tawu Ummiha. Sie ist der Stolz des Vaters und der Mutter. Und nicht nur das, Taua bedeutet, wie, also einer, der gehorcht. Ja? Einer, der macht, was die Eltern ihr sagen. Also sie bereitet ihnen keine Probleme. Ihre Dings sind, wie sagt man das? Sind voll mit Gold, mit Geld, sie hat alles. Und ihre Nachbarin ist eifersüchtig auf sie. Ja? Sie ist so, sie, ihr geht's gut. Diese Mel Ukisaiha bedeutet auch, sie hat einen schönen Körper. Ja? Alles ist elegant gefüllt. Ja? Mel Ukisaiha, wallahi, der Tafsir von Mel Ukisaiha bedeutet, bei ihr ist alles elegant gefüllt. Aywa. La hawla wala quwwata illa billah. Wa ghayzu jaratiha, und ihre Nachbarin ist sehr eifersüchtig auf sie. Ja? Jariyatu Abi Zar, und was ist die Dienerin von Abu Zar? Ja? لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا. Sie erzählt nicht herum, was wir im Haus machen, und sie verdirbt nicht unser Vermögen, was wir haben. Also sie ist wirklich eine gewissenhafte Dienerin in unserem Haus. Sie, wenn wir im Haus irgendwas machen oder wenn irgendwas geredet wird, sie erzählt das nicht irgendwo herum oder draußen anderen Sklavinnen oder Dienerinnen. Nein, sie ist uns wirklich treu. Sie ist im Haus wirklich treu, und sie tut nicht erst unser Mal, unser Vermögen, ja, unser Hab und Gut, also verplempern. Wala tamlau baytana ta'shisha, und sie sorgt sich um unser Haus, richtig, so wie man sich um das Haus sorgen muss, dass sie alles reinigt und dass sie auf alles achtet. Qalet. Dann sagt Ummu Zara. Also sie hat jetzt was erwähnt? Sie hat erwähnt, sie war in einer armen Familie, ist sie aufgewachsen in der Wüste, ihr Leben war also sehr schwer. Ja? Dann kam Abu Zara und holte sie aus dieser Hölle und hat ihr alles gegeben. Sie durfte schlafen, so viel sie will. Essen und trinken, so viel sie will. Sie wurde, mashallah, richtig, richtig stark. Ja? Sie hatte viel Esch, sie hatte viel, wie sagt man das, Schmuck und viel Gold, und sie hatte alles. Ihr Sohn war ein richtiger Prinz, eleganter Prinz. Ihre Tochter war wirklich, mashallah, Prinzessin. Im Haus hat nichts gefehlt. Aber eines Tages sagt sie, Kharaja Abu Zar, wal autabu tumkhadu, falakya imra'at al-maha waladani laha kalfahdain. يلعباني من تحت خصرها برمانتين فتلقني ونكحها. Eines Tages ging Abu Zar raus. Traf eine Frau in einer Zeit, des ich, wenn man die Früchte und die in der Zeit der Ernte. Traf eine Frau, im Tafsir erwähnt Ibn Hajar, das war ein junges Mädchen mit zwei kleinen Söhnen. Nicht Mädchen, also eine junge Frau sozusagen. Eine sehr junge Frau mit zwei Söhnen, die sich von der harten Arbeit, sie hat sich hingesetzt, um sich auszuruhen. Zwei Söhne wie zwei kleine Fahdain, wie zwei kleine Panther, wie zwei kleine Löwen. Als er sie sah, wie sie mit dieser Granatäpfel spielen. Das mit den Granatäpfeln und die Bedeutung, das lassen wir auf die Seite jetzt. Barakallahu fikum. Sie hat ihm sehr gefallen. Er heiratete sie, und mir hat er Talak gegeben. Als er sie gesehen hat mit diesen zwei Jungs, er hat sie geheiratet und mir hat er Talak gegeben. Sagt Ummu Zar, diese wohlhabende Frau. Was ist passiert jetzt plötzlich? La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Ich kann mir vorstellen, dass viele Schwestern im Wohlstand leben. Ja? Wir haben auch sehr negative Eigenschaften von Männern erwähnt, also hier in diesem Hadith. Und wir haben auch bestätigt, dass es viele Muslime gibt, die solche hässlichen Eigenschaften haben. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Diese Ummu Zar hat ein super Leben gehabt. Aber irgendwas war da. Ja? Viele unserer Schwestern haben auch ein super Leben. Ja? Aber wo ist die Dankbarkeit für das, was sie haben? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, es ist, wallahi, es ist nur fair und nur gerecht, dass wenn der Mann korrekt ist, dass die Frau auch okay ist. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Und ich kann mir, wallahi, nicht vorstellen, es kommen ständig irgendwelche Fragen über Mehrehe. Die Mehrehe ist eine super Sache. Und da kann keiner sagen, das ist anders. Ja? Jede gläubige Frau oder gläubiger Mann werden das bestätigen. Ja? Wenn ein Mann, subhanallah, der Frau alle Rechte gibt, wieso soll er nicht dann eine andere Frau heiraten? Wenn ihm danach ist, die Frau sollte ihn nicht davon abhalten. Die Frau sollte ihn nicht davon abhalten. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Abu Zar hat der Frau alles gegeben, was er. Er hat wirklich einen guten Mann in dieser Rolle. Seine Rolle hat er super gespielt. Aber eines Tages hat er bei einer anderen Frau gefunden, was die erste Frau ihm nicht gegeben hat. Ja? Und sie war nicht damit einverstanden. Sonst hätte er ihr nicht Talak gegeben. Ja? Schaut's weiter. Wir können auch jetzt weitersehen. Nach der Trennung, ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Fatalakani fanakaha. Er hat mir Talak gegeben und die junge Frau mit den zwei kleinen Söhnen hat er geheiratet. Die zwei Söhne haben ihm gefallen. Die Frau hat ihm gefallen. Ja? Und so weiter und so weiter. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan raqiban shariyan wa akhadha hatiyan wa araha alayya na'aman thariya. Ja? Ich habe nach Abu Zar habe ich einen anderen Mann geheiratet. Ja? Ich habe einen anderen Mann geheiratet. Ein wahrer, tapferer Mann. Hm? Er war ein, wie sagt man das? Ein Reiter. Also ein Mujahid auf Pferd. Ich habe einen Mujahid geheiratet auf Pferd. Der seine Lanze schwingen ließ. Also er hat gekämpft. Er hat im Krieg gekämpft. Ja? Und er hat wa araha alayya ni'aman thariyan wa atani min kulli ra'ihatin zawja. Er hat im Kampf der Tafsir von diesen Wörtern des Propheten Al-Islam bedeutet, er war ein Mujahid mit Pferd, ja? Mit einer Lanze, mit einem Speer. Er hat im Krieg was große Ghanima erlangen. Große Kriegsbeute hat er erlangen und hat mir alles gegeben. Und von allen Tierenarten, aywa, min kulli ra'ihatin zawjan, von allen Tierarten hat er mir immer das Pärchen gegeben. Kamel, weiblich und männlich. Pferd, männlich und weiblich. Ziege, Esch, Kuh und alle Tiere halt, die man hat. Ja? Immer zu zwei. Und das ist eine schöne Sache. La haule, habe ich von ihm als Geschenk bekommen. Wa qale, und sagte mir, kulli umma zara. Iss, Umu Zer, Wemiri Ehliki, und gib deiner Familie so viel du willst. Versorge deine Familie von meinem Vermögen. Ja? Er war ein Krieger, ein, wie sagt man das? Großzügiger Mujahid. Ja? Gib deiner Familie so viel du willst. Er hat ihr auch alles gegeben. Aber das Problem ist ein anderer. Qalet, lau jama'tu kulle shay'in. A'tanihi ma balaga asgara aniyati Abi Zar. Wenn ich alles sammeln würde, was dieser zweite Mann mir gegeben hat, ja, und das war viel, das würde nicht einmal so viel wert sein wie eine kleine Schüssel von Abu Zar. Was bedeutet das? Das bedeutet, die kann Abu Zar nicht vergessen. Irgendwas hat sie nicht richtig gemacht. Für irgendwas gibt sie sich selbst die Schuld. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Deswegen, ich zweifle nicht. Und es gibt gar noch keinen Zweifel. Ja? Und viele Ulema sagen, derjenige, der gegen die Meer erkämpft, Qatalahullah, möge Allah ihn töten. Und das ist auch so. Wir sagen nicht zu jemandem, der nicht weiß, was eine Ehe ist, eine islamische Ehe. Wir sagen nicht, heirate nicht zwei Frauen, heirate nicht drei Frauen. Wir sagen ihm, du heiratest überhaupt nicht, weil du wirst nur ein Salim sein. Heirate du überhaupt nicht. Du hast keine Ahnung, was eine Ehe ist. Ja? Lerne zuerst die Ehe in Koran und Sunna. Lerne, wie sich ein Muslim, ein Ehemann benimmt. Dann heirate eine. Wallahi, dann heirate eine zweite. Dann heirate drei, vier. Aber sei ein Mann im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Die Frauen werden nichts dagegen haben. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deswegen, wenn eine Schwester sagt, ich will nicht, dass mein Mann eine zweite Frau heiratet. Ich will das nicht. Aber sie meint damit, ich will das nicht, weil er ist ungerecht mir gegenüber, dann wäre er noch mehr Salim. Wenn er mich nicht, wie sagt man das, richtig behandelt, wie soll er dann die zweite behandeln? Ich bin gegen diese zweite Ehe. Wenn sie das sagt, dann hat sie recht. Ja? Aber wenn sie ihre Rechte bekommt, sie bekommt alles, was eine Frau bekommt, la haula wa la quwwata illa billah, und noch mehr, dass sie es wie Umu Zara, ihre Oberärme, wie sagt man das, Ärme, ha? Ihre Hände sind richtig, mashallah. Ha? Bizeps. Bizeps, ey. Isst so viel sie will, trinkt so viel sie will, kauft, was sie möchte, bestellt, was sie will. Sie hat keine Lust rauszugehen. Ich bestelle das über Internet, kommen alles. Ja? Wenn es mir nicht passt, sage ich, komm, schick das zurück, das ist, gefällt mir nicht. Ja? Du hast alles. Und dann kommt er, heiratet noch eine zweite Frau. Wo ist das Problem? Ja? Sie sollen Kinder bekommen. Ist das ein Problem? Eine Muslima hat nichts dagegen. Eine Muslima hat nicht, auch wenn sie sagt, ich bin eifersüchtig. Die Frauen des Propheten waren auch eifersüchtig. Wenn sie sagen, ja, der Prophet, er war Subhanallah, Subhanallah. Und viele Frauen kommen auf diese blöden Gedanken und sagen, Ali radiallahu anhu hat nur Fatima als Frau gehabt. Erst als Fatima gestorben ist, hat er mehrere Frauen dann geheiratet. Sag ich, ich bin nicht Ali und du bist nicht Fatima. Ja, ja. Wenn du wie Fatima die Tochter vom Propheten wärst, ja, und ich wie Ali radiallahu anhu, wäre das kein Problem. Ja, aber ich bin nicht wie Ali und du bist nicht wie Fatima. Also benutzt nicht das dort, wo Allah sagt, فَنْخِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Heiratet von den Frauen, die euch erlaubt sind zum Heiraten, jeweils zwei, drei oder vier. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Wenn ihr Angst habt, ungerecht zu sein, فَوَاحِدَةً. Dann nur eine. Ja? Diese Sachen sind Allahu musta'an. Aber wenn wir unsere Ehen anschauen, werden wir diesen Hadith Allahu musta'an. Wenn nicht, natürlich, ich hoffe nicht, dass wir alles aus diesem Hadith, ich meine auch die negativen Sachen aus diesem Hadith bei uns finden, wo ja sein Billah. Ja? Aber ich kann schon, inshallah, sagen, dass wir viele dieser positiven Eigenschaften dieser Männer, dass wir sie, inshallah, bei uns finden können. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat den Zulm sich selbst verboten. Und er hat ihn auch unter uns als verboten erklärt. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, inni haramtu dhulma ala nafsi. Ich habe den Zulm mir selbst zu haram erklärt, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'altuhu bainakum muharraman. Und ich habe ihn auch unter euch als haram erklärt, den Zulm, die Ungerechtigkeit. Fala tazalimu. Deswegen seid nicht ungerecht. Ja? Eine Frau kommt und sagt, nein, du heiratest nicht eine zweite Frau. Das ist okay, warum? Warum? Was mache ich nicht? Was fehlt? Bin ich Schwächling? Wo ist das Problem? Sagen wir mal. Palas. Wenn sie sagt Eifersucht, sagen wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass du eifersüchtiger als Aisha warst. Aber das ist diese Allah musta'an. Vielleicht wird es den Frauen nicht gefallen. Aber die zuhören natürlich. Aber das, was wir am Anfang des Hadithes gehört haben gegen die Männer, ich denke, das hat ihnen gefallen. Deswegen soll das inshallah ta'ala ein Ausgleich sein für das Ganze. Barakallahu fikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Die sagt, all das, sie konnte ihren Mann nicht, was haben wir gesagt? Wenn ich alles das sammeln würde, was mir dieser zweite Mann gegeben hat, das würde nicht einmal eine kleine Schüssel füllen von dem, was mir Abu Zer ja, was Abu Zer mir bedeutet hat. Ja? Aber halas, das war's. Deswegen, Allahu musta'an, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Ja? Ich habe heute, und das passt auch sehr gut zu diesem Thema und zu jedem Thema, ich habe gesagt den Brüdern, das Wissen erlangt man am besten durch Fragen. Deswegen sagen die islamischen Gelehrten, ein Alim oder ein Talibul Ilm kann nicht sein, ein Mensch, der zu eifersüchtig ist, nicht eifersüchtig, sondern ich wollte was anderes sagen. Al-Haya. Schüchtern. Einer, der zu sehr schüchtern ist und einer, der hochnäsig ist, arrogant ist, hochmütig. Diese zwei Personen können nicht Wissen erlangen, können nicht Wissen suchen. Weil der eine ist so sehr schüchtern, er traut sich nicht zu fragen. Und der zweite ist so hochnäsig, was will ich denn fragen? Ich kenne mich hier aus. Diese zwei Leute werden immer Juhal bleiben. Seid ihr nicht von dieser Sorte. Fragt. Ich will nicht, dass jemand mir morgen Nachricht schickt und sagt, Wallahi, meine Frau hat mich geschlagen oder das Gegenteil. Es ist kein Problem. Wenn die Brüder sich schämen zu fragen, sollen sie Zettel schreiben. Die Schwestern genauso. Wir haben heute und wir haben morgen vielleicht bis Mittag, Nachmittag, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Brüder da bleiben oder wie viele wegreisen. Ja? Batterie ist zu Ende. Bei mir auch, glaub mir. Ja. Sie sollen schreiben Ihre Fragen auf den Zettel, inshallah ta'ala. Weil durch Fragen erlangt man Wissen. Ja? Heute haben wir erwähnt, denn, wie sagt man das, wieso, also den Sebeb, wie sagt man Sebeb? Grund, wieso für den Hadith, Hadith zu Jibril. Aywa. Der Prophet Islam hat den Sahabern gesagt, fragt mich, ich erkläre euch. Die haben nicht gefragt. Ja? Dann kam Jibril a.s. als ein Mensch in Menschengestalt, fragte ihn, ja Mohammed, was ist Islam? Was ist Iman? Was ist Ihsan? Ja? Und der Prophet Islam antwortet immer auf die Fragen, damit die anderen hören und lernen. Am Ende des Hadithes sagt der Prophet Islam zu Omar, ja Omar, atadri man isail, Omar, weißt du, wer der Mann war, der gefragt hat? Innehu Jibril. Das war Jibril. Wieso ist er gekommen? Atakum yuallimukum dinakum. Er ist gekommen, um euch eure Religion beizubringen. So bringt man die Religion bei. Deswegen fragt. Ja? Wallahi, es ist kein Problem. Fragen, das ist die beste Methode oder einer der besten Methoden zu lernen. Ja? Aber was ich nicht mag und was wirklich ziemlich rücksichtslos ist, mir gegenüber, und nicht nur mir gegenüber, allgemein ist, ja, wenn wir Jahre, tagelang, monatelang bestimmte Vorträge haben, und dann kommt jemand und stellt mir die Frage, sage ich, ja Rabbi, wo warst du? Wieso hast du geschlafen? Und, wallahi, unglaublich. Ja? Ein Bruder kommt zu mir, wir sind in der Moschee gesessen, er sagt zu mir, Subhanallah, wir haben 3 Vorträge wöchentlich auf Deutsch in unserer Moschee, Alhamdulillah, seit Jahren. Ja? Okay, vor 2 Jahren waren es 2 Vorträge wöchentlich, oder? Und freitags Juma. Jetzt sind es 3, Alhamdulillah. Jahre, wir haben Alhamdulillah hunderte von Vorträgen gemacht. Na? Ein Bruder sagt zu mir und sagt, Subhanallah, ich weiß nicht, ob du einen Vortrag erwähnt hast, dass du Tagut nicht erwähnt hast in dem Vortrag. Und ein anderer Bruder, ein Afghaner, sagt, ja, aber die Leute verstehen es doch immer nicht. Leider. Warum? Er will nicht fragen, dass er sagt, Bruder, was ist, warum schämst du dich zu fragen? Frag, was ist, wo ist das, wo brennt es, was verstehst du nicht, was ist unklar? Wir erklären das. Nicht einmal. Wir erklären es sehr oft. Wallahi, einer der Schuyuch sagte zu uns, du willst, dass ich wiederhole? Wallahi, ich wiederhole alles von Anfang. Kein Problem. Aber ich will nicht, dass du da sitzt und nicht verstehst. Ja? Frag. Ich werde wiederholen. Du hast nicht verstanden. Ich wiederhole noch einmal. Ich schreibe es dir sogar auf, damit du es zu Hause studieren kannst. Ja? Aber Hauptsache, du lernst. Deswegen Vorträge. Wir haben Millionen von Vorträgen. Gehen im Internet. Schreib irgendeinen Sheikh, irgendeinen von Sheikh oder Daya, egal ob in Arabisch oder in einer anderen Sprache. Da werden Vorträge kommen in Aqidah, in Akhlaq, in Fiqh, in Tawhid, in Tafsir, in Hadith. Alles wird kommen. Aber du wirst alles da, du kannst alles runterladen, aber wir brauchen Leute, die hören, die lernen und die das mit Allahs Erlaubnis versuchen zu verstehen. Ich hasse es, wenn ich jemanden sehe, der jahrelang bei den Vorträgen dabei ist, aber in seinem Leben hat sich nichts geändert. Für mich heißt das Nifaq. Für welche Geheimdienste arbeitest du? Bist jahrelang hier bei uns, bist noch immer der gleiche Jahil geblieben wie am Anfang? Das Erste, was mir einfällt, er arbeitet für einen Geheimdienst. Das Ganze interessiert ihn nicht, was er da hört. Ja? Andere Leute schaust du hast ihn gesehen, er war Subhanallah. Solche Leute gehen auch in die Moschee. Wirklich interessant. Du siehst ihn 1 Monat, 2 Monate. Er gehört zu den Besten. Warum? Weil er mit Allahs Gnade und Unterstützung hat er, Alhamdulillah, die Sache verstanden. Und er bemüht sich, sie zu verstehen und zu lernen. Er ist nicht im Gafla, dass er alles ist ihm wurscht, alles ist ihm. Nein, sondern er hat diesen Kurs eingeschlagen mit Allahs Erlaubnis. Deswegen, wenn jemand Fragen hat, kann ein Inshallah Ta'ala fragen. Ezan. Halas. Nach dem Ezan oder nach dem Gebet ist kein Problem, Inshallah.